Und hier beginnt Niemandsland. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe. Es ist Samstag, der 22. Januar 2011, jo! Ich will dich lieben, bis die Kühe nach Hause kommen. Es geht mir besser denn je, weil ich kam mit 7 Ideen und jetzt sind es hunderte mehr. Gehst du mit mir diesen Weg, auch wenn er raus aus dem Leben führt, runter ans Meer. Ich seh es genau. Niemandsland ist wieder auf Sendung. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Geht's gut? Es geht fantastisch. Also ich sage jetzt im Moment nicht mehr. Ich habe mir keine spezielle Dummheit überlegt zur Begrüßung heute. Keinen Aphorismus für unsere Hörerinnen, die dir wahrscheinlich zu Füßen liegen. Wegen deiner spitzen Zunge. Zu Füßen liegen überhaupt nicht. Im Gegenteil. Stand up, fight up for your rights. Sit down for your piss. Jetzt hast du aber wieder Punkte gemacht bei den Damen. Mit dem Sit down for your piss. Das klingt so nach Kreuzberger WG. Ja, ich meine, das ist eigentlich schon eine korrekte Forderung, weil dann gehen die Typen pinkeln und dann ist wieder die Klobrille bespritzt und so. Sollte man sich schon überlegen. Ne? Jo, man sollte lieber die Katzenpisse-Pistole laden. Jo, heute wieder eine Menge auf dem Programm. Ich weiß nicht, was du alles dabei hast. An Themen, an keine größeren Skandalen. Themen, nur so ein paar kleinere Sachen. Berlusconi zum Beispiel ist ja immer aktuell. Ja, die Bordellrepublik Italien vom Zuhälterkönig Berlusconi und die Mafia. Ja, das sind Zeiten. Wenn uns das jemand gesagt hätte damals, vielleicht Anfang der 70er, dass im Jahr 2011 ein Mafia-König eine Bordellrepublik in Italien installiert hätte, dann hätten wir ihm ins Gesicht gelacht und hätten gesagt, nein, keine Atempause, es geht voran, Geschichte wird gemacht. Ich habe einiges über Google, über das Internet, über den Konzern, der uns alle Tag und Nacht bespitzelt, ausspioniert und mit unseren Daten Riesengeschäfte macht. Darüber gibt es eine Menge Informationen. Und auch wie letzte Woche versprochen, eine kleine Hommage an den Trikont Verlag. Bewegliche Ziele, die frühen Jahre, 25 Jahre, Our Own Voice, unsere eigene Stimme, Trikont. Darüber gibt's einiges zu berichten. Und wie immer natürlich auch Neuentdeckungen, jede Menge Musik. Eine junge Dame, die hat einen sehr biederen Namen, der Name klingt fast wie eine Volksschullehrerin, Anna Depenbusch. Wer käme darauf, dass diese Dame eine wunderbare Sängerin ist? Davon gleich mehr. Aber zuerst eine Top-Meldung, die Top-Meldung vielleicht von dieser Woche, für uns zumindest, was das Thema Kultur und Musik betrifft. Rio Reiser wird umgebettet. Keine Ruhe für Rio. Sein Grab wird vom nordfriesischen Friesenhagen nach Berlin verlegt. Die Erben können den Hof, auf dem Reiser und die Band Tonsteine Scherben gelebt haben, nicht mehr halten. Doch immerhin ist ein Ende im Streit um den Nachlass des Musikkollektivs in Sicht. Da gab es ja einiges an Stunk die letzten Jahre. Das Grab des Königs von Deutschland liegt unter einem Apfelbaum hinter einem redgedeckten Hof in Nordfriesland. 1996 starb Rio Reiser hier in Friesenhagen, einem winzigen Ort zwischen Flensburg und Föhr, nahe der dänischen Grenze. Um ihn im Garten des Bauernhofs beerdigen zu können, musste man erst eine Ausnahmegenehmigung einholen. Dies erzählt sein Bruder Gerd Möbius. Die Auflage war, dass wir hier ein Kulturzentrum betreiben. So wurde nach dem Tod aus dem Hof, in dem der Sänger und seine Band Tonsteine Scherben wohnten, das Rio Reiser Haus mit Tonstudio, Café, Junimond, Gästezimmer, die nach Reiser Songs benannt sind, und einer Bühne, auf der auch schon die Sterne und Ketka aufgetreten sind. Im Museum konnten sich Fans Memorabilia ansehen, die handschriftlichen Notizen zu den Songs, den Billardtisch, an dem die Band ihre freien Stunden verspielte, sogar die Axt ist zu bestaunen, mit der der Saxophonist und Manager Nickel Pallad 1971 auf den Talkshow-Tisch der WDR-Sendung Ende offen einhieb. Man muss parteiisch sein und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt. Ja. Doch mit dem ländlichen Gedenken an die wilden Tage und die zarten reiserschen Liebeslieder ist es jetzt vorbei. Demnächst kommen die Möbelwagen und packen alles ein. Und auch das Grab muss weichen. Der Hof Friesenhagen ist verkauft. Reisers Bruder Gerd Möbius konnte ihn nicht mehr finanzieren. Es ist einfach wahnsinnig teuer und das alles hier zu unterhalten, sagt Möbius. Wir bekommen keine Unterstützung für unsere Kulturarbeit. Und wenn ich was mit Sponsoren mache, gibt's gleich einen Aufschrei in der Szene. 2007 hatte der Elektrodiscounter Mediamarkt den Reiser-Hit König von Deutschland für einen Werbespot verwendet. Nickel Pallad nannte das eine Katastrophe und gab der Familie die Schuld an dem Ausverkauf. Möbius wehrt sich. Die Rechte an den Songs, die Reiser in seiner Solokarriere aufgenommen hat, lagen bei Sony. Geld, Kommerz, Musikbusiness. Das war schon immer ein Reizthema in dem Kollektiv, das sich 1970 in der Sponti-Szene Berlin-Kreuzbergs gegründet hatte. Ein Grund, warum der redgedeckte Bauernhof in Nordfriesland 1975 zum Zufluchtsort für Tonsteine Scherben wurde. Pleite und aufgerieben von ihrer Doppelrolle als Politaktivisten und Rockstars, tauschte die Band den Kreuzberger Kiez gegen das Landleben in der norddeutschen Tiefebene. In der Berliner Hausbesetzer-Szene waren sie mit Stücken wie »Keine Macht für niemand« oder dem Rauchhaus-Song zwei Helden der Bewegung. Doch der Ruhm brachte ihnen vor allem jede Menge unbezahlte Soli-Auftritte ein. Schließlich waren die Scherben ja Genossen und machten das alles aus Überzeugung. Irgendwie hatten sie dann noch 50.000 Mark zusammengekratzt, um den Hof zu kaufen und ihn mit eigener Händearbeit zu renovieren. Die Museumsbestände will Gerd Möbius erst einmal einlagern lassen, um einen Ausstellungsort in Berlin-Kreuzberg zu finden. In Kreuzberg hätten wir auf jeden Fall mehr Resonanz für das Museum, sagt er. Für das Grab seines 7 Jahre jüngeren Bruders hat er schon den idealen Platz gefunden. Rio Reiser soll auf dem St. Matthäus-Friedhof an der Grenze von Schöneberg zu Kreuzberg eingebettet werden. Der Sänger läge in prominenter Gesellschaft. Auch die Gräber der Gebrüder Grimm und des Komponisten Max Bruch sind dort zu finden. Die Mitglieder der Musikkommune, die in wechselnder Besetzung von 1975 bis zur Auflösung von Tonsteine Scherben 1985 bestand, haben sich in den letzten Jahren leidenschaftlich um Lizenzen und über die Umgangsweise mit dem Nachlass der Scherben gestritten. 4 der insgesamt 11 Musiker, die Rechte an den Stücken hatten, entzogen den beiden Reiser-Brüdern Peter und Gerd Möbius 2007 das Recht, weiter die alten Aufnahmen zu verwenden. Gerd Möbius geht aber davon aus, dass man sich bald einigen werde. Wir haben uns auch schon wieder getroffen, erzählte er. Noch in diesem Jahr soll eine Box mit 7 oder 8 CDs erscheinen, die das Gesamtövre Reisers dokumentiert. Der Verkauf von Friesenhagen sei zwar sehr, sehr traurig, betont Möbius, aber immerhin gehe der Hof, für den die Reisererben ein Jahr lang nach einem Abnehmer gesucht hatten, in gute Hände. Eine Jugendeinrichtung aus der Region wird den Hof übernehmen. Die werden betreutes Wohnen für Jugendliche hier machen. Damit gibt es dann doch ein kleines bisschen historische Kontinuität am Standort von Deutschlands berühmtester Rockkommune. Denn in der Kreuzberger Hausbesetzer-Szene der 70er tummelten sich auch viele sogenannte Trebegänger. Ausgebüxte Jugendliche oder Lehrlinge, die nicht mehr zu Hause oder in Heimen wohnen wollten. Einige der Kids waren 1975 aus der WG der Scherben am Tempelhofer Ufer mit in das Gehöft nach Friesenhagen gezogen. Aber offensichtlich behagte ihnen das nordfriesische Zen nicht so. Die waren nach ein paar Tagen wieder weg, erinnert sich Möbius. Denen war das zu langweilig hier. Werden wir bald nach Kreuzberg pilgern und ein neues Rio Reiser Haus besuchen gehen, besichtigen gehen. Was denkst du, Werner? Hommel, würde ich schon mal wieder hinfahren, so aus Nostalgiegründen. Ne? Kreuzberg gibt es ja einiges noch an, sagen wir mal, Revolutionserinnerungsstätten. Man kann da ja auch eine revolutionäre Kreuzberg-Tour machen, wo man mit dem Bus rumgefahren wird und kann die Städte der Hausbesetzer-Szene und der Straßenkämpfe besichtigen. Und es gibt Hinweise, Indizien für die bevorstehenden Revolten, die da kommen, der kommende Aufstand. Ne? Auch da sieht man schon Spuren, und die darauf hinweisen. Es wird dann wahrscheinlich auch an die Besucher, werden kleine Riechfläschchen verteilt, die nach Tränengas, angebranntem Asphalt und Bierpfützen riechen. Das könnte man sagen, das Parfüm der Revolte in den 80er Jahren in Berlin-Kreuzberg. Rio Reiser, Tonsteine Scherben. Ich bin nur mich bestätigt. und Steiner Scherben waren Anfang der 70er Jahre die Heroen der politischen Subkulturen, der Jugendzentren und Freizeitheime und der Kneipen der Revolte. Wahrscheinlich waren sie die erste deutschsprachige Band im Geiste des Rock'n'Roll, die das radikalisierte Lebensgefühl von Teilen einer Generation ausdrückte. Für ein paar Jahre brachte Trikont zusammen mit dem bandeigenen Label David Volksmund die alten Platten der Scherben Keine Macht für niemand und Warum geht es mir so dreckig neu heraus, veröffentlichten gemeinsam die dritte LP, Wenn die Nacht am tiefsten, und organisierten zusammen den Vertrieb der Platten. Leo Reiser, mehr als der Sänger der Scherben, starb, wie vorhin auch erwähnt, im August 1996 im Alter von nur 45 Jahren. Uns liegt hier vor ein Sampler des Trikon Verlag, den wir gleich ausführlich kommentieren werden. Ja, Tonsteine Scherben als die Gruppe der Linken, sagen wir mal, damals kann ich nur bestätigen, in der Zeit habe ich in Berlin gewohnt und auf jeder Party in der Szene gab es Tonsteine Scherben, bei jeder Demonstration, bei jeder größeren Fete. Und woran ich mich noch sehr gut erinnere, zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau wann, eines Nachts am Heinrichsplatz im tiefsten Kreuzberg, Straßenschlacht, direkt am Heinrichsplatz, und Molotow-Cocktails und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, wahrscheinlich geräumte Häuser oder sowas. Und dann hatte eine Wohngemeinschaft an einem der Häuser direkt am Heinrichsplatz oben am Fenster riesen Lautsprecher aufgebaut, ne? Und dann hat's da rausgehämmert, zum Beispiel Keine Macht für niemand, macht kaputt, was euch kaputt macht, und unten war der Straßenkampf, ja, es war beeindruckend, muss ich sagen. Ja, das war Kreuzberg. Das war eine Ausdrucksform der Revolte, dass auch ordentlich Musik dabei gemacht wurde. Ohne Musik ging da manchmal nichts. Die ersten Demos hatten ja auch immer einen riesen Lautsprecherwagen, der mitgeführt wurde und aus dem schallten dann die Hits der Revolte. Das waren Anfang der 80er dann auch. Es geht voran von Fehlfarben, das Wort zur Hymne der Bewegung erklärt. Und wie gesagt, auch die Tonsteine Scherbenlieder. Die waren natürlich früher, das waren die 70er. Ich meine, und ich habe den Eindruck, das ist natürlich nach wie vor hochaktuell, einfach was die da gesungen und gesagt haben, weil wie wir gerade gehört haben, ne? Niemand hat das Recht, Menschen zu regieren. Ne? Darum geht's eigentlich. Ne? Und ich hoffe, dass wir bald diese Lieder oder ähnliche oder auch neuere, aber in diese Richtung wieder öfter hören und darauf zurückgreifen. Und also wie es der Zufall will, gestern Abend habe ich schon mal wieder an Tonsteine Scherben gedacht. Ja, lese ich in der Taz rum und finde eine Überschrift: Macht kaputt, was nicht verkauft wird. Ja. Und also da geht's dann wie Luxuswarenhersteller ihre Produkte, die sie nicht verkaufen können, statt die Preise runterzusetzen, wie sich's eigentlich gehört, ne, nach der Marktideologie, dann die lieber kaputt machen, um das Image zu bewahren. Ne. Lieder wie die von Tonsteine Scherben hatten es natürlich schwer, eine Plattform zu finden. Im Radio wurden sie so gut wie nie gespielt und große Plattenkonzerne wollten sie eigentlich nicht haben. Deshalb eben auch so wichtig, dass ein eigenes Label da war. Ein eigenes Label, ein eigenes Plattenlabel musste her, um den jungen Musikern, den jungen Rockern eine Plattform zu bieten. Seit vielen, vielen Jahren, seit 25 Jahren, sind sie jetzt dem Guten, Schönen und Radikalen in der Musik verpflichtet. Sie sind, trotz widrigster Umstände, Geburtshelfer für abenteuerlich vielfältige Musiken, die im Kulturgetriebe und in den Regalen der Konsumlehrer eigentlich nicht vorgesehen waren. Über 225 Schallplatten haben die Trikont-Leute so veröffentlicht und sind ganz nebenbei auch die älteste unter den unabhängigen Musikverlagen geworden. Stellvertretend für alle Beteiligten gestatten sie es sich, darauf stolz zu sein. Da gab es dann Bands, Werner, ich weiß nicht, ob du dich an die Namen überhaupt noch erinnerst. Eine Band hieß Lotta Continua, Arbeitersache, Albino und Arbeitersache, Sigurd kämpft, Tommy und mobiles Einsatzkommando, Hertha, Hund und Schröder, Monika und Frauenoffensive, Warmer Südwind, Dicke Lippe, Weckers Uhrwerk, Klaus der Fiedler, der ist allerdings bekannt, Klaus der Geiger, Klaus der Fiedler aus der Kölner Straßenmusikszene, Uli Ahnenclan, sogenanntes linksradikales Blasorchester. Da hat, glaube ich, auch Heiner Goebbels angefangen, Musik zu machen. Bitte? Nicht Hermann. Heiner Goebbels. Heiner. Nicht Hermann Goebbels. Du meinst Hermann Göring? Klar, der Josef Goebbels. Kollektiv Rote Rübe, Frauenoffensive, Drei Tornados, Walter Mossmann natürlich bekannt, auch hier in Niemandsland sehr oft gespielt, Schorsch und Arbeitersache, SSK Harmoniekollektiv, Tellerbunte Knete, Die Singenden Winzerinnen, Blaskapelle Rote Note, Spari Fankal, das war auch immer eine Gruppe, die sehr viel auf Krautrock-Festivals rumgeisterte in den Provinzen, in den deutschen Provinzen und im deutschen Hinterland, im deutschen Hinterwald. Trikont stammt aus den 60er Jahren, aus einer Mixtur von Befreiungsversuchen. Da gab es Rock'n'Roll, es gab die Gammler, es gab die subversive Aktion, es gab die Anti-Vietnam-Bewegung, es gab die Hippies, die Neue Linke und die sexuelle Befreiung, die Neue Welle im Kino, die Nouvelle Vague, antikapitalistische Arbeiterkämpfe, regionalistische Aufstände in der europäischen Peripherie, in den USA, die Alternativbewegung, die Neue Indianerbewegung und Black Panther. Ich weiß nicht, zu welchen du dich rechnest, Werner, ich habe sie jetzt einfach aufgezählt. Das war also das Spektrum, die Vielfalt des, sagen wir mal, des antikapitalistischen Kampfes in all seinen Ausformungen zu Hause und in der dritten Welt. Wie gesagt, also sehr heterogene Geschichten, die da zusammenströmten. Es ging um eine Rebellion. Daraus wird 1968 in allen westlichen Industrienationen ein weltweites Symbol der Rebellion gegen die alte kapitalistische Gesellschaft. Ein Sozialtyp 68er aber gab es nie. Das ist unzulässige Psychologisierung und Folklorisierung politischer Vorgänge. Herkunft, Lebensweise und die Vorschläge und Träume für Wege in die Zukunft waren zu unterschiedlich, als dass man sie mit einem Schlagwort jetzt überhaupt fassen könnte. Das heißt, dieses Wort alter 68er, was soll das? Das wird natürlich sehr oft benutzt, aber es ist total unpräzise, oder? Nur ganz wenige erhalten sich ihre Jugend. Die junge 68er, ne? Gibt's ja auch noch. Blutjunge 68er, 68er Gemüse. Und wirst du dann später Frau Siemens entführt, ja dann weißt du, Der Trikont Verlag war Teil einer undogmatischen radikalen Linken, die parteimäßige Organisierungen ablehnten, Leben und Politik verbinden wollten und Theorien gebunden sahen in individuelle und soziale Praxis. So definiert sich Trikont selbst. 1971 gründeten sie eine eigene Schallplattenreihe, Unsere Stimme. Der Trikont Verlag gründete sich 1967 als einer der ersten Verlage der außerparlamentarischen Bewegung. Er wurde zu einer aktiven Institution in der radikalen Kontinuität dieser Bewegungen. Die bekanntesten Bücher waren wohl Che Guevaras Tagebuch und Bommi Baumanns Wie alles anfing. Einen ganz, ganz lieben Gruß an die Biene. 1980 löste sich der alte Verlag auf, wurde Trikont Unsere Stimme Schallplatten selbstständig. In der geschlossenen Gesellschaft der 60er und 70er Jahre war es verrückt, eine eigene, und das hieß notwendig, von den Herrschenden abweichende Meinung zu haben. Wer daran allerdings Geschmack gefunden hatte, musste dann auch Information, Kommunikation und Verbreitung in die eigenen Hände nehmen. Das nahm ihm nämlich keiner ab. So war es auch in der Musik. Und einen eigenen Ausdruck der neuen Bewegungen zu finden und ihrer Lebensgefühle, das musste erst gemacht werden. Das war ein hartes Stück Arbeit. Also gaben Trikont ihm einen öffentlichen Ort. Und es bestand ein großer Bedarf danach, sodass Trikont bald zum Tummelplatz der merkwürdigsten Musiken wurde. Wir hören hier im Hintergrund. Wenn man dann statt Kirschen eine Villa flambiert, ja dann weißt du, er hat wieder operiert. Das ist Tommy und das mobile Einsatzorchester. Vom schwarzen Mann, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Ich nicht. Denn uns einfachen Leuten hat er nichts getan. Musik von unten wurde das Markenzeichen von Trikont. Aber damit waren keine, sagen wir mal, schmieligen Kehlen aus dem Repertoire des Proletprotestes gemeint, sondern lustvolle und ernste, radikale und witzige Angriffe auf die Vorherrschaft der Expertenkultur und der kommerziellen Glätte. Wenn wir zusammen sind. Wer daneben Gewitztheit und manchmal fast prophetischer Konsequenz auch eine gehörige Portion naiven Pathos registriert, richtig. Das stört die eleganten Verwalter der Sekundärästhetik freilich zurecht, die sich heute den Gaumen kitzeln mit juchzender Vergötterung des trivialen oder bedeutungsschwangeren Beliebigkeitsgetue. Ui, das war ein Satz, den habe ich jetzt vorgelesen. Werner, hast du den verdaut oder soll ich den nochmal wiederholen? Bitte, bitte wiederhol ihn nochmal, so ganz langsam zum Mitdenken. Ich glaube, ich schneide den fürs Internet raus, für unser Podcast. Wir trieben nur Schabernack, tutai, tutai, bis die Bullen in den Sack, tutai, tutai, tutai. Au, das war ihr letzter Schrei, tutai, tutai, denn das war ein Bullenei, tutai, tutai, tutai. Die Moral von der Geschichte, tutai, tutai, Bulle komm ins Freizinnig, tutai, tutai, tutai. Das war übrigens eine Sängerin, die heißt Hertha, und das war das Freizeitlied. Jetzt vielleicht Hund und Schröder, Susi Schnüffelzinken. Mal hören, was die da zu sagen haben. Wenn deine Kleider ranzig sind, die Müllabfuhr sie nicht mehr nimmt, Läuse auf der Glatze hocken, deine Socken Wanzen schocken. Wenn die Frauen von Ferne winken, weil deine Füße stinken, jeder einen Bogen macht und hinter deinem Rücken lacht. Ja dann, du stinkst dir, ja dann, rat ich dir, geh zu Susi Schnüffelzinken, die nur Männer liebt, die stinken, geh zu Susi Schnüffelzinken, wow. Ein warmes Jauchenbad. Das scheint ein Lied der Marke Pipi Kaka Pfui zu sein. Auch das war natürlich ein Tabu der Bewegung, das da gebrochen wurde, beziehungsweise ein Tabu der Gesellschaft, das die Bewegung gebrochen hatte und über das Günter Ahmed auch sehr viel geschrieben hat. Es ging um den störenden Körpergeruch, den man Anfang der 60er Jahre begann, auf allen Ebenen zu bekämpfen. Was wurde einem da alles verkauft? An Wässerchen, an Parfüm. Da gab es diese Stifte, diese Deo-Stifte, die kamen ganz groß in Mode. Enthaarungsmittel und alles, was überhaupt nach, ja, wie soll man sagen, nach alter Höhle und nach Paläolithikum roch, das musste ausgemerzt werden. Am eigenen Körper musste eine Art Reinigungsprogramm, Ausmerzprogramm vorgenommen werden, um alles störende menschliche, geruchsmäßige zu entfernen. Darüber handelt dieses Lied. Wenn Ajax und Persil versagt, Meister Propper auch verzagt, wenn Aasgeier sich verziehen, alle außer einer fliehen. Ja dann, du Stinktier, ja dann, rat ich dir, geh zu Susi, Schnüffel zinken, die nur Männer liebt, die stinken, geh zu Susi. Die Musik, die auf den Trikont-Samplern, auf dem alten Trikont-Sampler veröffentlicht ist, ist die Musik aus den 70ern. Nach dem Ende der großen Massendemonstrationen gingen viele in alle gesellschaftlichen Bereiche, in Fabriken und Wohnviertel zu Jugendlichen und Gastarbeitern. Sie begannen selbst neue Lebensformen auszuprobieren in Wohngemeinschaften und sogenannten Kinderhäusern, in Beziehungen zu Frauen, als Schwule, in unabhängigen Arbeiterprojekten und so weiter. Diese Musik ist so verrückt, naiv, ehrlich und bescheuert, voller Ängste und trotzig überheblich, witzig und mit großem Ernst, gewalttätig und leichtfertig, wie die Zeit, die die Bewegung damals bekämpfte. Unsere erste Platte hieß, so Trikont, wir befreien uns selbst. Bewegliche Ziele heißt der Sampler, die frühen Jahre von Trikont, herausgegeben vom Trikont Verlag. Der sitzt in der Kistlerstraße in München. Übrigens zusammen mit der Vertriebsfirma Indigo. Ein bisschen Nostalgie war das jetzt hier im Niemandsland, Werner. Ich weiß nicht, ob dir da alte Zeiten in den Sinn kamen. Von meinem inneren Auge sind sie wieder auferstanden. Was sahst du denn? Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann zum Beispiel? War vielleicht Strauß das, wahrscheinlich, ne? Oder was? Nee. Was nicht Franz Josef Strauß? Das, da denke ich eher an so diese Comics von Seyfried, wo dann sehr oft ein kleiner schwarzer Mann auftaucht mit Schlapphut und so eine große, runde, schwarze Kugel hat mit einem Docht dran, der schon angefangen hat zu brennen. Und das ist dann der zum Beispiel an den Stadtrand geht und dort die Villen abfackelt und so. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, wo also das Vorurteil der vieler Leute oder der Gesellschaft zum Beispiel gegen die Anarchisten eben so ironisch aufgegriffen wird. Die Anarchisten sind alles nur Bombenleger und Zündler und die wollen das Chaos. Wird das so aufgenommen und irgendwie verballhornt und dann nochmal präsentiert. Stehen? Hier stehen wir. Wo steht ihr? Wir sind gegen Tierversuche und gegen Mord. Gegen Männer allgemein, gegen Hochleistungssport. Ha! Wir sind gegen alles, was die Umwelt zerstört. Und dafür, dass alles allen gehört. Wir haben zwar noch nie Marx gelesen, doch für Sozialismus sind wir immer gewesen. Wir kennen das Rezept, kein Problem. Wir sehen euch mit euren Köpfen nicken. Und alles, was ihr wollt, ist ficken. hier falsch. Also lassen wir es bleiben. Hochmut, Dummheit, Ignoranz, Bürgerlichkeit, Eifersucht, Arroganz. Ha! Alle sind dagegen, ihre Phrasenwäscherei. Ein kurzes Lied und schon vorbei. Wir sehen euch mit euren Köpfen nicken und alles, was ihr wollt. Zwölf Jahre Niemandsland. Zwölf Jahre eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Niemandsland. Besuch gekriegt. Und da freue ich mich so drauf. Anna, hallo. Hallo. Du bist es vom Klavier weg und ich hier den Hocker runter. Beides lassen wir einfach und sagen, hallo. Wir singen jetzt zusammen. Ich darf auch ein bisschen mitsingen und es ist ein wunderschönes Lied. Ganz selten kriege ich Lieder geschickt und muss beim Hören weinen. Jetzt gucken wir mal. Ganz, ganz toll. Hut ab und 3-4 Jungs. Ne? Kommando. Untergang. Das war wirklich beeindruckend. Das war Anna Depenbusch zu Gast bei Ina Müller in der Inas Live-Nacht. Und das Lied hieß Kommando Untergang. Eines der schönsten Liebeslieder, die ich die letzten, also der schönsten Anti-Liebeslieder, die ich die letzten Wochen, Monate gehört habe, Werner. Ja, weil du vorher gesagt hast, dir so einen, wie soll ich sagen, so einen normalen Namen. Kein Glamour-Name. Vielleicht ist das ja doch der Künstlername. Ja, vielleicht heißt die ja Sue Ellen oder Vanessa von Clausewitz mit dem wirklichen Namen und hat Anna Depenbusch als Künstlername gewählt. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um diesen Glamour-Wahn zu bekämpfen. Und diese Verhübschung der Namen, diese Aufhübschung der Namen ein bisschen zu bekämpfen. Anna Depenbusch, ich glaube, es lohnt sich vielleicht noch ein Lied gleich von ihr zu spielen. Ich finde sie toll, ich habe sie entdeckt dank eines Artikels im Spiegel. Und da schreibt die Frau Diana Aust, die schreibt diesen Artikel im Spiegel von dieser Woche, die sagt, tragische Texte, federleichte Musik. Bei ihrem Debüt vor 5 Jahren galt Anna Depenbusch als Geheimtipp. Jetzt tritt sie offensiv in die Öffentlichkeit. Das klingt auch lustig. Auf ihrem neuen Album präsentiert sie einen gewagten Mix aus Chanson, Jazz und Pop, der fast nicht zustande gekommen wäre. Das ist oft so, da gibt's junge Damen und junge Männer, die haben ein Riesentalent, die können singen, die schreiben ihre eigenen Songs, die haben die tollsten poetischen Texte, aber kommen überhaupt nicht zum Zuge. Weil der Markt sie eben nicht reinlässt. Sie haben vielleicht nicht Glamour genug, deshalb vielleicht nochmal diese Sache mit dem Namen. Welcher große Plattenkonzern veröffentlicht denn ein Album, das Anna Depenbusch heißt? Da brauchen sie irgendeinen exotischen Namen. Und das hat sie nicht geboten. Naja, aber das war wahrscheinlich gar nicht das Problem. Vielleicht ist ihre Musik auch zu gut. Das gibt's ja auch, dass das Produkt zu gut ist, die Kunst ist zu gut, dass man sagt, so viel Gutes können wir unseren Hörern gar nicht zumuten. Das ist ja im Fernsehen besonders ein großes Problem für junge Talente. Die fördern ja eigentlich nur das schmierige Untermittelmaß, Rumgehämmere. Und alles, was Qualität hat, wird in die Nischen der späten Nachtshows in den regionalen Programmen verbannt. Das ist so, aber wie gesagt, das ist eine Tragik unserer heutigen Zeit. Nur sie und das Klavier. Das war der Plan. Es gab nur ein winziges Problem. Sie konnte gar nicht Klavier spielen. Klar, als Kind hatte sie mal Unterricht gehabt, aber wie lange war das schon her? Und wer lernt innerhalb von 2 Wintern ein Instrument? Die Antwort? Anna Depenbusch. Die hat das gemacht. Doch wie kam es dazu? Vor 2,5 Jahren fehlte der Hamburger Sängerin das Geld. Sie musste ihre Band entlassen und ihr Mentor Mickey Reinke, Besitzer der Plattenfirma Rintintin, die erst das Album herausgebracht hatte, sagte, dass sie ihr 2. Album selbst finanzieren müsse. Das konnte Anna Depenbusch nicht. Aufgegeben hat sie aber nicht. Ich dachte, dann mache ich eben etwas ganz Kleines. Nur Klavier und Gesang. Total reduziert. Die 33-Jährige, die in Hamburg geboren ist und bereits als Kind in der Schul-Big Band spielte, wollte schon immer Musik machen. Sie studierte Musik und Theater, war Background-Sängerin von Orange Blue. Aber sie fuhr auch Gemüselaster auf dem Deich und sang in einem Nachtclub auf der Reeperbahn. Ja, sie hatte also schwierige Zeiten. Da fällt es schwer zu glauben, dass Depenbusch auch schwierige Zeiten hatte, wenn man jetzt ihren Erfolg betrachtet. In denen igelt sie sich dann immer ein. So hat sie es auch vor ihrem Debütalbum 2005 getan. Damals ging sie für 3 Monate nach Island, um den Kopf freizukriegen. Das sind Umbruchphasen, in denen ich Entscheidungen fälle. Ich ziehe mich dann aus dem Alltag zurück. Diese Isolation brauche ich total, um mich selbst zu finden. Anna Depenbusch, 2. Album geht nun mit großem Medieninteresse einher. Sie trat bei Inas Nacht im NDR auf, gerade gehört, musizierte mit Harald Machtenstein und ist Gast verschiedener Talkshows. Sieht sie sich, wie in ihrem Lied »Wir sind Hollywood«, nun in ihrer eigenen Traumfabrik angekommen? Sie sagt dazu, ich finde es sehr faszinierend und freue mich, bald auf meine erste deutschlandweite Tournee zu gehen, sagt sie. Aber Hollywood steht auch für Scheinwelten und dafür, dass sich Dinge aufblasen, die keine Substanz haben. Ne? Das ist nun wirklich nichts für die bodenständige Hanseatin. Aufblasen will sie da nichts. Wir hören die Dame jetzt selber noch einmal, die in unserem Video Ina Depenbusch. Ah ne, wir müssen noch ein bisschen warten. Die bringen auf diesen Videos immer 20 Sekunden Werbung. Nummer 1 aus Frankreich. Die wollen wir natürlich nicht über den Sender schicken. Aber jetzt geht's los. Hallo, wie schön, dich hier zu sehen. Es scheint dir gut zu gehen. Die Mathematik der Ina Depenbusch ist mit der Zeit entstanden. Dann geht's natürlich um Liebe, um Gefühle, eigentlich um Unberechenbarkeiten, um die Dinge, die sich nicht vorhersehen lassen. Und und ich fand das eigentlich einen sehr, sehr schönen Kontrast. Die Emotionalität auf der einen Seite, auf der anderen Seite dieses ganz wissenschaftliche, neutrale. Und die Mathematik der Ina Depenbusch hat mit Dingen zu tun, die man nicht vorhersehen kann. Du redest einfach immer weiter, ich höre dir nicht mehr zu. Denn bei so vielen Worten ist Inhalt schwer zu orten. Du suchst einen Begleiter für deinen Monolog. Doch ich hab davon genug. Monoton, monoton, monoton am Telefon. Keine Reaktion, nein, nein, nein, nein. Mein Album ist ein Stilmix, würde ich sagen. Also wirklich so eine ganz collagenhafte Reise durch unterschiedliche Musikstile. Es gibt halt Chansons, es gibt Country-Elemente, dann so ein bisschen mit so britischen Sound, mit so einem Viertelklavier, große Orchesterballaden. Ich kann's nicht ertragen, dass du sie Kommando Untergang hat, finde ich, so eine Sonderrolle auf dem Album. Es ist ein sehr persönlicher Song. Und eigentlich ist es so aus diesem Zwiespalt entstanden, dass ich in dieser Situation war. Ich war verliebt und der Mann war in eine andere Frau verliebt. Und ich würde natürlich zu ihm sagen, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass du glücklich bist und ja, viel Glück für deine neue Beziehung. Und innerlich denke ich nur, ich hasse dich, ich hasse die Frau, ich hasse diese Situation. Und ich fand es aber eigentlich sehr schön, das darzustellen. Das, was man im Leben nicht sagt, kann ich halt in den Liedern sagen. Ich schaukel hin und her, ich schaukel und schaukel. Des Andalucía. Saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nimasland de Radio Contrabanda. Samstag, 22. Januar 2011. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Tunis, Thema Rhetorik. Früher nannten alle westlichen Medien ihn Präsidenten. Modernisierer, Mann von Mars, gemäßigt, pro-westlich und was alles noch. Dann, als am Sonntag letzter Woche klar war, dass er gestürzt und ins Ausland geflohen war, hieß es überall, der Diktator ist geflohen, Ben Ali, der Diktator ist gestürzt, der Diktator hinten, der Diktator vorne. Unser Kommentar, ha ha ha. Trotzdem muss man sagen, dabei war er im Vergleich zu den anderen großkalibrigen Diktatoren und despotischen Krokodilen der arabischen Welt vielleicht noch von der harmloseren Sorte. Verglichen mit dem kleinen tyrannischen König von Marokko zum Beispiel, oder dem Riesenkrokodil vom Nil, Mubarak. Während also ein Diktator geht, kommt ein anderer zurück. Puerto Prince, Baby Doc Duvalier, blutrünstiger Schlechter. Jean-Claude Duvalier heißt sein richtiger Name, nutzt das Chaos auf Haiti aus, um im Trüben zu fischen. Er kehrte am Sonntag aus seinem Luxusexil in Frankreich zurück, um angeblich zu helfen. Der Mann, der ein Jahr lang reglos das Chaos angeguckt hat, hat jetzt auf den Moment gewartet, wo er sich mit seiner gefräßigen Clique wahrscheinlich wieder über das Land hermachen kann, weil da nur Chaos und kein Recht herrscht. Der Mann wurde 1986 gestürzt und davongejagt. Nun kommt er zurück und gibt sich als Friedensengel und Helfer. Berlin. Als Konsequenz aus den Vorfällen an Bord der Gorsch Fock hat Verteidigungsminister zu Guttenberg Kapitän Norbert Schatz von seinem Posten abberufen. Außerdem ordnete der Kriegsminister die sofortige Rückkehr des Schiffes nach Deutschland an. Also der Kriegsminister greift in die Gorsch-Fock-Affäre ein. Ich habe den Inspekteur der Marine angewiesen, den Kommandanten des Schiffes von der Führung des Schiffes zu entbinden. Das sagte der Kriegsminister der Bild am Sonntag. Nach Rückkehr in den Heimathafen Kiel solle das Schiff auch bis auf Weiteres nicht mehr auslaufen. Es werde aus der Fahrbereitschaft genommen, bis eine noch einzusetzende Kommission auch unter Mitwirkung von Abgeordneten der Bundeswehr beurteilen könne, inwieweit die Gorsch-Fock als Ausbildungsschiff und Botschafterin Deutschlands auf den Weltmeeren Zukunft hat. Worum geht's? Vorgegangen waren Berichte über Verfehlungen an Bord des Schulschiffes. So sollen Mitglieder der Stammbesatzung Kadetten drangsaliert haben. Vier Auszubildenden soll einem Bericht des Wehrbeauftragten Helmut Königshaus zufolge Meuterei vorgeworfen worden sein. Im November war eine 25-jährige Offiziersanwärterin aus der Takelage in den Tod gestürzt. Die trauernden Kameraden sollen gedrängt worden sein, wieder in die Masten zu klettern, obwohl sie das nach dem Unglück nicht mehr wollten. Außerdem soll es zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Nach ARD-Informationen wurde Kapitän Schulz telefonisch über seine Abberufung informiert. Unser glatt geölter Kriegsminister wird diesen Skandal schon glatt ölen. Bleiben wir beim Thema Schmiere. Schmierige Haare, aber auch Leute kann man schmieren. Die sächsische Justiz ermittelt gegen die Pharmaindustrie Onkosachs wegen der Bestechung bzw. dem Schmieren von Ärzten. Das Unternehmen soll Medizinern nach Spiegelinformationen für den Einsatz von Infusionen Geld geboten haben. Onkosachs weist die Vorwürfe natürlich zurück. Einem Berliner Krebsarzt wurden nach eigenen Angaben im September vergangenen Jahres 90.000 Euro in Aussicht gestellt, wenn er seine Medikamente künftig bei der Pharmafirma Onkosachs bestelle. Konkret habe ihm eine Pharmareferentin von Onkosachs für jede Chemotherapieinfusion 50 Euro in Aussicht gestellt. Das sagte der Arzt der Presse. Wenn er pro Tag 10 Krebspatienten mit Infusionen versorge, könne er im Jahr rund 90.000 Euro extra kassieren. Neues aus der obersten Spitzeletage. In Google bricht eine neue Ära an. Mitbegründer Larry Page wird Chef. Sein Partner Sergey Brin, oberster Innovator, so nennt er sich offiziell. Ex-Boss Eric Schmidt konzentriert sich auf Business- und Lobbyaktivitäten. Das Triumvirat soll die beiden drängendsten Probleme des Internetgiganten lösen. Diese Meldung stammt aus Hamburg. Die Ankündigung hatte etwas Befremdliches. Tägliche Überwachung durch einen Erwachsenen nicht mehr nötig. Das schrieb Eric Schmidt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Machtwechsel an der Google-Spitze. Am 4. April, nach ziemlich genau 10 Jahren, gibt Eric Schmidt den Chefposten an Larry Page zurück. Beim weltgrößten Suchmaschinenkonzern bricht eine neue Ära an. Die Suchalgorithmen des Konzerns sind zwar immer noch ein äußerst lukratives Geschäft, allein im Schlussquartal 2010 verdiente Google unter dem Strich 2,5 Milliarden Dollar. Doch das Internet wird immer stärker von Diensten geprägt, bei denen Menschen mit Menschen kommunizieren, wie bei Facebook, Twitter oder Foursquare. Google hat diesen Firmen bislang nichts entgegenzusetzen. Eigene soziale Dienste wie Google Wave scheiterten spektakulär. Und auch bei wichtigen Zukäufen ging der Konzern zuletzt leer aus. Unlängst schlug der Schnäppchenjägerdienst Groupon, eines der derzeit heiß gehandelten Start-ups, eine Übernahmeoffensive Googles aus. Obwohl der Suchmaschinenriese bis zu 6 Milliarden Dollar geboten haben soll. Neue Standbeine konnte sich der Konzern so nicht aufbauen. Sein Geld verdient er noch immer fast vollständig mit Online-Werbung. Das zweite Problem, das Google hat, ist das Personalproblem. Da haben sie zu kämpfen. Wie oft das Unternehmen im Kampf um Talente den Kürzeren zog, zeigt ein Blick in das Karriereportal LinkedIn, in dem viele Nutzer ihre Lebensläufe hinterlegen. 2543 Menschen geben dort Facebook als aktuellen Arbeitgeber an. 428 davon erklären, zuvor für Google gearbeitet zu haben. Nur die wenigsten sind jetzt, da sie bei Facebook sind, auch weiter für Google tätig. Gourmet-Essen und Volleyballfelder und all die anderen Vorzüge, die ein Google-Mitarbeiter genießt, reichen jungen, aufstrebenden IT-Talenten offenbar nicht mehr, um das Technologienachrichtenportal CNET News. Berlin, nach dem abgebrochenen Befreiungsversuch der von somalischen Piraten gekidnappten Hansa Stavanger 2009, will die Bundesregierung künftig besser auf ähnliche Situationen vorbereitet sein. Ziel ist es, Entführungsopfer im Ausland möglichst schnell und ohne fremde Hilfe zu befreien. Grundsätzlich wird nun die Bundespolizei für solche Einsätze verantwortlich sein, unterstützt von der Bundeswehr mit Material und Spezialkräften. Berlin, Thema Rüstungskonzerne, Rüstungsexporte. Die Bundesregierung hat ein finanzielles Interesse daran, dass möglichst viele Militärtransporter des Typs A400M verkauft werden. Nur so kann der Luftfahrtkonzern EADS einen Kredit an den Bund zurückzahlen. Hintergrund ist eine Klausel im Vertrag mit dem Unternehmen, den der Haushaltsausschuss kommenden Mittwoch absegnen soll. Dem bedrängten Konzern wird darin ein Kredit über 500 Millionen Euro gewährt, dessen Tilgung an die veräußerte Zahl der Flugtransporter gekoppelt ist. Wie der Grünen-Abgeordnete Alexander Bonde durch eine parlamentarische Anfrage erfuhr, rechnet die Regierung auf der Grundlage einer Analyse von PricewaterhouseCoopers, wonach EADS etwa 66 Maschinen nach Afrika, 71 in den Nahen Osten und 89 nach Asien liefern könnte. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass einige der Flugzeuge auch in dortige Krisen- und Kriegsregionen gehen, was deutsche Richtlinien verbieten. Und dazu auch gleich noch eine Nachricht von hier, von Spanien. Es gibt tatsächlich einen Sektor, der keine Wachstumsprobleme hat hier in Spanien. Das ist nämlich die Waffenindustrie und die Waffenexporte. Die haben im letzten Jahr, im Jahr 2010, die Exporte um 78% gesteigert, ja. Nachdem schon das Vorjahr 2009 Rekord war, ja, war mit 1,3 Milliarden Euro. Und was auch noch interessant ist, die Waffenexporte in NATO-Länder oder in Länder der Europäischen Union sind weniger geworden, 20% nach unten gegangen. Und dafür wird jetzt geliefert in so interessante Länder wie Kolumbien, Marokko, Malaysia, Venezuela. Hier sind die Exporte um 70% raufgegangen. Ja, die machen ihren Reibach, klar. Und die sorgen natürlich auch für neue Märkte. Wahrscheinlich steckt auch die Waffenindustrie hinter vielen sogenannten Aufständen, wo neue Bürgerkriegsherde geschürt werden, um die dort herrschenden Cliquen mit den neuesten und modernsten Waffen zu versorgen. Riad. Die Serie von Selbstverbrennungen in der arabischen Welt setzt sich fort. In Saudi-Arabien starb ein 60 Jahre alter Mann an seinen Brandverletzungen. Das sagte ein Behördensprecher der Provinz Jizan am heutigen Samstag. Der Mann hatte sich gestern im Süden des Landes mit Benzin übergossen und angezündet. Einen Anlass für die Tat des 16-Jährigen nannte Behördensprecher Yahya Qatani nicht klar. Saudi-Arabien. Was soll man da auch erwarten? Was soll da ein Behördensprecher sagen? In einer Serie von Selbstverbrennungen hatten Menschen in arabischen Ländern in den vergangenen Wochen gegen wirtschaftliche Not protestiert. Der arbeitslose Tunesier Mohamed Bouazizi war mit einem solchen Akt zur Symbolfigur des Aufstands gegen korrupte Politiker in dem nordafrikanischen Land geworden. Seither haben sich mindestens 15 weitere Araber in verschiedenen Ländern selbst angezündet. Der Fall des gestorbenen 60-Jährigen in Saudi-Arabien setzt diese Reihe fort. Istanbul. Die 5 Vetomächte im UN-Sicherheitsrat und Deutschland, 5+1, haben am heutigen Samstag in Istanbul ihre Gespräche mit dem Iran über das umstrittene Atomprogramm des Landes fortgesetzt. Am gestrigen Freitag war nach Angaben aus den Delegationen bis in die Nacht über mögliche Wege zu einer Entschärfung des Konflikts gesprochen worden. Iran sprach von einer positiven Atmosphäre. Der Westen verdächtigt die Islamische Republik, heimlich Atomwaffen bauen zu wollen. Die 5+1-Gruppe, Russland, USA, China, Frankreich, Großbritannien sowie Deutschland, will den Iran von einer weiteren Anreicherung von Uran abbringen. Kein Uran für den Iran. No Uran for Iran. Frau Aigner warnt wegen Preisauftrieb vor Hungerrevolten. Agrarministerin Aigner hält die Ernährungslage angesichts der rapide wachsenden Weltbevölkerung für besorgniserregend. Bei der weltweiten Grundversorgung spitzt sich die Situation zu. Das sagte die Agrarministerin am heutigen Samstag. Die Welt verbraucht derzeit mehr Weizen und Mais, als sie produziert. Bei Getreide, Pflanzenölen, Zucker und Fleisch gehen die Preise nach oben. Verschärft wird die Lage noch durch Spekulationen auf den Agrarmärkten, aber auch durch Naturkatastrophen wie die Flut in Australien oder die Brände in Russland. Dort wurden enorme Ernten vernichtet. Aber ganz so schlimm ist es ja doch nicht. Es gibt Hoffnung. Also was wir wahrscheinlich in Zukunft auch immer noch öfter sehen werden, Bilder aus der sogenannten Dritten Welt, hauptsächlich Afrika, mit hungernden Kindern. Aber es ist sehr gut möglich, dass diese hungernden Kinder oder einige davon vielleicht in Zukunft brandneue T-Shirts tragen werden, zum Beispiel von H&M oder von Dolce Gabbana und nicht etwa nur ausgesonderte Hemden, die wir hier den ONGs schenken. Und das hat zu tun mit dieser Meldung von vorher, ne, wo also in Meißen in Sachsen von der Porzellanmanufaktur Waren, Luxuswaren, die sie nicht verkaufen können, dann kaputt gemacht werden. Ja. Das gleiche ist vorgekommen bei Modeartikeln zum Beispiel von diesen Luxusmarken. Und die kann man dann im Müll finden, nagelneu und eben zerschnitten, damit man sie nicht weiterverwenden kann. Was jetzt wiederum das Image aber auch schädigt, wenn die Sachen bekannt werden. Deshalb haben die jetzt eine neue Strategie und geben die überschüssige Ware, die sie nicht billiger verkaufen wollen, an diese Nichtregierungsorganisationen. Und die exportieren die dann zusammen mit anderen Klamotten zum Beispiel nach Afrika. Allerdings unter der Bedingung, sie müssen das in ein Land geben, wo es keine Filialen von diesen multinationalen Modekonzernen gibt. Und wo es keine Reichen gibt, weil ein Reicher, der da durch die Straßen spaziert und sieht ein sagen wir mal, Hungerkind, das den gleichen 280-Euro-T-Shirt trägt wie er selber, der wird sofort dieses der Ding natürlich ausleihen. Ja, oder sich selber das Ding vom Leibe reißen und es nie wieder kaufen. Das ist natürlich das Risiko, ja, dass diese Herrschaften eingehen, ja. Weil die Markenprodukte sind ja eigentlich dazu gemacht, damit die einkommensstärkeren Schichten sich unterscheiden und so eine Art Klassen- und Korpsgefühl an ihrem eigenen Körper zur Schau stellen können. Ja, aber dieser Wahnsinn, dieser Schwachsinn, der hier passiert, ist halt wieder mal ein weiteres Beispiel dafür, über diese Lüge, ne, die man uns jeden Tag in die Köpfe einhämmert oder auch den Wirtschaftsstudenten schon im ersten Semester, wo es heißt eben, die sogenannte Marktwirtschaft ist das effizienteste Wirtschaftssystem überhaupt, das es gibt. Ne? Im Spiel von Angebot und Nachfrage, die Märkte tendieren zum Gleichgewicht, das Angebot findet keine Nachfrage, gehen eben die Preise runter und schon ist die Nachfrage wieder da. Ja? Das stimmt einfach nicht. Das sind Lügen, und die eben an solchen Fällen immer wieder klar werden, wie genau letzte Woche haben wir ja hingewiesen auf diesen Fernsehbeitrag, ne, über die künstliche, artifizielle, gewollte, bewusste Reduzierung der Lebensdauer der Produkte, ne, damit die eben ganz bewusst kaputt gehen nach einer bestimmten Zeit, um wieder neu und mehr verkaufen zu können. Materialverschwendung, wie sie schlimmer man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Oder was Ähnliches passiert heute bei den Banken, ne, die durch die Hypotheken, die die Leute nicht mehr zahlen können, sind die Banken jetzt eben, weiß ich, haben sehr viele Immobilien, die sie aber nicht verkaufen können, weil die Leute kein Geld mehr haben. Theoretisch müssten sie jetzt die Preise runtersetzen für die Immobilien, damit die Nachfrage wieder da ist. Das tun sie aber nicht, sondern belassen die Immobilien mit den alten Werten in der Bilanz, ne? Dann fehlt natürlich Geld, Liquidität, wie man sagt. Und dann lässt man sich lieber vom Staat helfen, um weiter so wirtschaften zu können. Das ist unser effizienter Kapitalismus. Bleiben wir bei dem Thema Preisauftrieb und Hungerrevolten. Die Agrarministerin wirbt bei dem Gipfel für Einschränkungen bei Warentermingeschäften auf Agrarrohstoffe, um Spekulationen einzudämmen. Wir brauchen unbedingt ein gemeinsames Vorgehen. Allein begrenzt auf die nationale Ebene bringen neue Regeln gar nichts. Das sagte Aigner. Ich setze mich für ein international abgestimmtes Vorgehen ein und freue mich, dass Frankreich das Thema für die G20-Staaten auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das war zum Thema Preisauftrieb vor Hungerrevolten. Ein letztes Thema in unserem heutigen Katastrophenblock soll die Frage sein, wann gehen die Amis denn raus aus Afghanistan? Im Moment gibt es da viele Bestrebungen, ein Regime auszubilden, sogenannte Kräfte, einheimische Spezialkräfte, die Provincial Response Company. Das sind Rekruten, die schon zusammen, das sind Kollaborateure, einheimische Kollaborateure, die von deutschen und US-Army-Soldaten ausgebildet werden, um später als Repressionsapparat gegen die Bevölkerung eingesetzt zu werden oder gegen den Widerstand. Das läuft auf Hochtouren, das Programm. Aber hören wir einmal, was da an Abzugsmeldungen kommt. Die Nachricht stammt aus München von der dpa. Der Befehlshaber der internationalen Besatzungstruppe ISAF, die nennen das Schutztruppe, US-General David Petraeus, hat vor einem vorschnellen Abzug aus Afghanistan gewarnt. In den vergangenen 6 Monaten habe es enorme Fortschritte am Hindukusch gegeben, das sagte Petraeus der Süddeutschen Zeitung am heutigen Samstag. Allerdings müssen alle Abzugspläne von den Bedingungen vor Ort abhängig gemacht werden. Wir müssen übergroße Versprechungen vermeiden, mahnte Petraeus. Diesem Mann sollte man eigentlich seinen Knappersack um die Ohren hauen, seinen US-amerikanischen Knappsack, wo er seine Konservenbüchsen hat, seinen Feldkonservenbüchsen. Der selber wird natürlich nie durch den Schlamm kriechen in irgendwelchen afghanischen Bergen. Aber wie gesagt, der Bundestag will am kommenden Freitag über die Verlängerung des Afghanistan-Mandats der Bundeswehr entscheiden. Das heißt, sollen die Besatzungstruppen, die Deutschen, weiter in Afghanistan bleiben? Wie lange? Zwischen Außenminister Guido Westerwelle, FDP, und Verteidigungs- oder Kriegsminister Karl Theodor zu Rutenberg, CSU, hat es zuletzt Differenzen darüber gegeben, wie konkret sich die Bundesregierung auf einen Beginn des Abzugs zum Ende dieses Jahres festlegen soll. Der Ami-Oberbefehlshaber der Besatzung, Petraeus, bezeichnete es als Privileg der Politik, über Termine zu diskutieren. Mein Gott, was dieser Mann so alles von sich gibt. Werner, Privileg der Politik ist es, über Termine zu diskutieren. So ein Satz spricht er wirklich vor internationalen Mikrofonen. Authentischer Philosoph. Ein Philosoph, ein Riesenhirn. Also, am Ende aber hänge der politische Wille vom Fortschritt im Land ab. Der General lobte zugleich die Leistung der Bundeswehr und der zivilen deutschen Helfer in Afghanistan. Besonders hob er hervor, dass deutsche Truppen an der Bekämpfung von Aufständischen beteiligt seien. Naja, man hatte den Deutschen ja gesagt, sie müssen das Töten wieder lernen. Das hatte Bush ihnen praktisch um die Ohren gehauen. Ihr müsst wieder töten lernen, ihr müsst wieder töten lernen. Das hat er wahrscheinlich, hat er den damaligen Verteidigungsminister in einen Raum gesperrt und hat ihn 100-mal schreiben lassen, wir Deutschen müssen wieder töten lernen, töten lernen, töten lernen, töten lernen. Deutschen müssen wieder töten lernen, töten lernen, töten lernen, töten lernen, töten lernen. Man kann es nicht fassen. Jedenfalls, es kommt Lob von dem Obertötungskommandeur. Der lobt die Deutschen, dass sie da so schön doch auch töten gelernt haben. Besonders hob er hervor, dass, wie gesagt, deutsche Truppen töten. Die Vertreibung der Taliban aus der Region Kunduz sei vor allem eine Leistung der Bundeswehr. Die Deutschen sollen sehr stolz sein. Der deutsche Soldat kann stolz sein. Wenn so ein Lob als solche Lobhymnen von Hitler kamen, da schämt sich heute noch jeder Deutsche im Ausland für, dass Hitler einmal die deutschen Jungs in Richtung Stalingrad gepeitscht hat und hat gesagt, der deutsche Junge weicht niemals aus Stalingrad. Wenn ein Ami-Soldat das heute sagt, lobt die deutschen Soldaten und ist stolz auf sie, dann welchen Effekt hat das dann? Ist alles vergessen, was die Geschichte die Deutschen gelehrt hat? Fremde Länder überfallen? Ist wieder in, oder? Werner? Bedenklich, bedenklich. Ja. Gut, letzte Meldung. Aus Berlin. Regierungsvertreter aus mehr als 50 Ländern kommen heute am Samstag zum sogenannten Berliner Agrarministergipfel zusammen. Am Rande der Grünen Woche wollen sie über Handel und Sicherung der Welternährung diskutieren. Dabei soll es um faire Regeln auf den Weltmärkten gehen. Haha. Die Vereinten Nationen erwarten, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9 Milliarden Menschen anwächst. Ob die alle genug von den Großkonzernen zu essen kriegen werden, das ist natürlich dahingestellt. Vor dem Treffen wollen mehrere tausend Menschen auf den Straßen Berlins für eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft demonstrieren. Mehr als 1200 Organisationen haben zu der Demonstration aufgerufen. Unterdessen erwartet die weltgrößte Agrarmesse Grüne Woche am ersten Messewochenende zehntausende Besucher. Hungerrevolten in Nordafrika, aber die Herrschaften versammeln sich in Berlin, um angeblich über faire Regeln zu verhandeln. Mit dem Sektglas anzustoßen, Häppchen essen, Lachsbrötchen lecker und so weiter. Jo. Als die Kuba-Krise die Welt bedrohte, war ich gerade Mafia. Und dann ging es weiter in Vietnam und dann gab's auf Hawaii kein Bier. Ich blieb sitzen und sagte, lieber Gott, mir wird das alles zu viel. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Dann starb meine Großmutter mütterlicherseits und dann war die Ölkrise da. Erinnert sich noch jemand an Biafra? Auch das ging mir sehr nah. Und dann die Pubertät, natürlich. Jeder Tag ein Auswärtsspiel. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Die Atomkraftwerke, der Straßenverkehr, mir ist die Gefahr vertraut. Das müsste doch eigentlich allen so gehen, aber die sind robuster gebaut. Die stehen alle mitten im Leben, ich bin leider nicht so stabil. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Dieser ganze Urlaubswahnsinn, da wurde gebucht und gebucht. Das sah doch nie nach Ferien aus, das hatte mehr was von Massenflucht. Das soziale Klima war immer schon eigentlich viel zu kühl. Also ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Und was ist mit AIDS und BSE? Was ist mit den hungernden Massen? Was ist mit all den Idioten, die andere Rassen hassen? Deshalb lauf ich noch lange nicht amok. Das ist einfach nicht mein Stil. Aber ich hatte schon vor dem 11. September oft ein Scheißgefühl. Dankeschön. Wie oft bist du eigentlich im Internet, Werner? Wie oft bewegst du dich im Netz, im World Wide Web? Jeden Tag oder eine Stunde oder wie oft? Also wenn ich zum Beispiel meine Mails angucke, bin ich dann im Internet? Ja klar, okay. Dann bist du online. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Aber dann oder wenn ich, du Zeitung liest, wenn du Taz liest. Bin ich jeden Tag mindestens einmal im Internet. Wusstest du, dass deine Aufenthalte im Internet für alle Zeiten registriert bleiben? Ja, ja. Du wusstest auch, dass wenn du eine Adresse ansteuerst, dass die dir einen Cookie schicken. Weißt du, was ein Cookie ist? Habe ich schon mal gehört, ja, aber ich weiß nicht mehr genau, was das ist. Wenn du irgendeine Adresse anklickst, irgendwas, was du suchst im Internet, dann wird automatisch ein Cookie in Bewegung gesetzt. Cookies, das ist eine Textdatei mit einer Zeichenfolge. Beim Aufruf einer Webseite speichert deren Betreiber sie auf dem Computer des Kunden, auf deinem Computer. Die speichern also auf deinem Computer ein kleines Späh-Programm ab. Hm. Und dein Computer ist jetzt markiert. Als nächstes, wenn du wieder diese Webseite besuchst, dann weiß der Betreiber, wer du bist und kann dann zum Beispiel deine früheren Interessen kennen. Er kann die Markierung aber auch zusammen mit den gesammelten Dateien und Daten beliebig oft an andere Interessenten verkaufen. Das heißt, er kann sagen, ich habe einen Kunden, der guckt fünfmal die Woche, guckt er sich die Seite über Klamotten an, über bestimmte Spezialschuhe an. Dann kriegt dieser Betreiber praktisch einen Hinweis und das wird verkauft. Du wirst also gekennzeichnet, über dich gibt es ein Profil. Für die anderen ist es dann ein leichtes rauszukriegen, wer du bist. Also man kann dann auch immer wissen, welche Webseiten du besucht hast. Erstmal von welchem Computer die Webseite besucht wird. Aber wenn du das eine Weile machst, hat man dich identifiziert. Es sind so viele verschiedene Daten über dich also im Internet. Also wenn man, sagen wir mal, kritische Webseiten besucht, du wirst markiert. Internetcafé zu gehen und das nicht von zu Hause aus zu machen zum Beispiel. Eventuell, ja. Du bist auf alle Zeiten markiert. Und deine Daten gehen natürlich an verschiedene Institutionen. Und ich meine schon vor längerer Zeit mal irgendwas gelesen zu haben, dass es eine Möglichkeit gibt, dass du diese Cookies auch verhindern kannst, ja, dass kannst die installiert werden. Aber wie man das macht, weiß ich auch nicht. Da gibt es ein Anti-Spy-Programm, da gibt die Anti-Spyware, die kannst du beauftragen, die Cookies zu löschen. Und die werden dann in einem Prozess werden die gesäubert. Dein Computer wird von diesen Cookies gesäubert. Das hat natürlich auch Nachteile, das kann Nachteile haben, weil es dann später Seiten, die du immer wieder ansteuerst, musst du dann immer neue eintippen. Oder so. Ja, zum Beispiel. Okay. Jedenfalls, das Internet ist zu einem Paradies für Datensammler und Späher geworden. Die Werbewirtschaft ganz vorneweg, aber auch die Geheimdienste. Auf Schritt und Tritt stehen die Netzbürger unter Beobachtung. Computer durchleuchten das digitale Ich, um deine Wünsche, Sorgen und Absichten zu ergründen. Die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, ob die Privatsphäre überhaupt noch zu retten ist. In Spanien, du liest ja auch Zeitungen, läuft im Moment ein Prozess gegen Google, wo etwa 100 spanische Bürger auf ihr Recht klagen, private Daten aus dem Internet löschen zu dürfen. Auf Google, beziehungsweise aus Facebook oder wo die auch sind, löschen zu dürfen. Und Google der Google-Konzern sagt... Google sagt, das sei eben nicht so einfach, weil das sehr teuer sei. Ja? Google hat noch ein anderes Argument. Google sagt, das sei Zensur. Ja. Richtig. Weil damit würde man ja der Internet-Community eine wichtige Information entziehen. Wenn da also irgendein Hirni über dich einen fiesen Artikel schreibt, irgendeine schreckliche, fiese Behauptung, ein Gerücht, wo dein Name drin ist, dann darfst du das nicht mehr löschen, weil das wäre Zensur, praktisch so eine Sache aus dem Internet wieder rauszunehmen. Darum geht es natürlich vielen Leuten. Oder es geht Leuten darum, dass die mal, als sie 15 waren, haben die aus Dummheit irgendein Pipi-Kaka-Foto von sich selber ins Internet gesetzt und wollen das jetzt weghaben. Haha, sagt Google, das sei Zensur. Freunde, Familie, Urlaub, Konsum, Freizeit, Krankheit, Geld, Liebe, Beruf. Alles, was der Nutzer im Internet treibt, schlägt sich auch in seinem digitalen Spiegelbild im Netz nieder und schärft dessen Konturen. Denn viele Anbieter im Internet lassen sich ihre Dienste in einer unsichtbaren Währung bezahlen. Informationen über ihre Nutzer. Dabei bedienen sie sich zum Beispiel unauffälliger Marker auf den Computern ihrer Kunden, den Cookies. Wir haben gerade gesagt, was diese Cookies sind. Die Cookies verraten also sehr, sehr viel über uns alle. Sagenhafte 450 Millionen Dollar zahlte vor wenigen Tagen die US-Bank Goldman Sachs für einen Anteil von gerade mal 0,8% an Facebook. Den Wert von Zuckerbergs Firma taxieren die Investmentbanker damit auf 50 Milliarden Dollar. Facebook hat rund 500 Millionen Mitglieder, so errechnen sich die 100 Dollar pro Kopf. Denn gerade bei dieser größten aller Freundeszentralen, so heißt das, Freundeszentralen, gewährt die Kundschaft besonders freigebig Einblick in ihre Daten. Das heißt, jedes Facebook-Mitglied ist dem Zuckerberg-Konzern 100 Dollar wert. Aber auch andere Giganten der Netzwelt, von Google bis Apple, bekommen immer feinere Aufschlüsse über die Lebensumstände ihrer Nutzer. Das halbe Internet hat sich binnen weniger Jahre in einen Apparat des Erfassens und Protokollierens verwandelt. Eine wachsende Industrie steht bereit, mit raffinierter Technik das Verhalten der Netzbürger auszukundschaften, wo auch immer sie sich aufhalten mögen. Spezialfirmen spionieren aus, was sie lesen, wonach sie suchen und woran sie Interesse zeigen. Und alle diese Daten sind nur der Rohstoff für komplexe Berechnungen. Sie werden verknüpft, mit bestehenden Datenbanken abgeglichen und in die Zukunft hochgerechnet. Was könnte der Kunde morgen, was übermorgen wollen, kaufen, denken, machen? Je feiner gesponnen, je aktueller die Daten, desto teurer lassen sie sich verhökern. Jüngst erst kam wieder heraus, dass eine kalifornische Firma namens Rapleaf in großem Stil Verhaltensprofile ahnungsloser Netzbürger angelegt hat, mitsamt deren Namen und E-Mail-Adressen. Rapleaf rühmt sich eines Datenschatzes, der bereits 1 Milliarde E-Mail-Adressen umfasst. Diese kauft die Firma größtenteils von verschiedenen Webseiten zusammen, bei denen die Kunden sich mit Namen und E-Mails angemeldet haben. Wer Name und E-Mail-Adresse kennt, hat einen Schlüssel, der viele Türen öffnet. Falls du dich an verschiedenen Stellen im Netz meldest, wechsel deinen Namen, wechsel deine E-Mails. Das ist zu empfehlen. Fast alles wird damit zugänglich, was das Internet über die Kundschaft weiß. Vor allem aber erlangt der Datensammler auch noch Zugriff auf das echte Leben dessen, der in der Netzwelt praktisch nur ein Netzbürger ist. Sie können deine Wohnanschrift rauskriegen und deine Telefonnummer. Und damit wissen sie eigentlich alles über dich. Eine ganze Reihe sinistrer Firmen hat sich auf das massenhafte Zusammenkratzen, englisch Scraping, persönlicher Datendetails aus Diskussionsforen verlegt. Im vergangenen Mai ließ sich sogar die angesehene Marktforschungsfirma Nielsen dabei erwischen, wie sie in dem Selbsthilfeportal Patients Like Me automatisch mitlas. Dort tauschen sich Ratsuchende über Depressionen und Selbstverletzungen aus. Nielsen gelobte Flugsbesserung. So etwas werde nicht wieder vorkommen. Und wenn ich diese Taste... Es geht also darum, dass sich Firmen, auch große Pharmakonzerne, die erschleichen sich praktisch die Teilnahme, indem sie fiktive Patienten aufbauen, da ist irgendein Angestellter des Pharmakonzerns, die klinken sich in Austauschnetze von Patienten, die sich gegenseitig ihre Erfahrungen mitteilen. Und da gab es schon viele Fälle, wo sie dann positiv über bestimmte Pharmamedikamente berichten. Wenn dann also 5 Mitglieder in einem Netz immer weiter positiv, überzeugend über den Nutzen von bestimmten Medikamenten berichten, dann werden bestimmt viele Leute, die in diesem Netz vertrauensselig mitchatten, das glauben und werden sich dieses Medikament auch kaufen. Das heißt Täuschung, Mimikry, es ist wie in der Unterwasserwelt, wie in einer Raubtierwelt, wo Fische sich dem Meeresboden anpassen, der kleine Räuber hockt irgendwo unter einem Stein und so geht es auch im Internet zu. Es geht zu wie im Goldrausch, schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von vorletzter Woche, als das Titelbild Facebook und Co. die Unersättlichen war. Milliardengeschäft mit privaten Daten. Da gab es dieses eindrucksvolle Titelbild, das von Paul Richter in einem alten Cartoon aus den 30er Jahren nachgebaut war. Das Gerücht, man sieht da ein grässliches Geschöpf, das durch die Straßen zieht und massenhaft die Menschen in Schrecken versetzt. Facebook. Wie gesagt, Goldrausch im Netz, die Skrupellosen unter den Datenschürfern probieren, wie weit sie gehen können. Und das Gesetz ist schwach. Zwar kann der Netzbürger inzwischen etliche Spähfirmen auf ihren Webseiten per Häkchen die Erlaubnis zur weiteren Überwachung verweigern. In der Praxis aber ist ihm die Verfügung über sein digitales Ich bereits weitgehend entglitten. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Waren das noch Zeiten, als Kraftwerk in den 70er Jahren Lieder machte wie die Roboter oder Computerliebe, Taschenrechner, wo man einfach ein positives Bild vermitteln konnte über die Zukunftswelten, die sich vor uns auftaten, wo der Roboter noch ein Helfer des Menschen war oder ein doch interessantes Phänomen, das irgendwann den Fortschritt praktisch repräsentieren würde, den die Menschheit machen soll. Im Moment ist dieser Fortschritt da. Es gibt also, wie gesagt, Fluch und Segen. Das waren früher unsere Besinnungsaufsätze. Fluch und Segen im Internet. Echte Schurkereien, Gemeinheiten im Internet kommen natürlich immer mehr vor. Auch die Kriminalität. Sammler und Jäger im Internet. Der Spiegel hat da einen sehr langen, interessanten Artikel zugeschrieben. Ist natürlich alles ein bisschen abstrakt. Was heißt das Geschäft mit unseren Internetprofilen? Mit modernen Analyseverfahren stellen Spezialisten die gesammelten Profile zu passgenauen Zielgruppen zusammen. Wer plant demnächst eine Luxusreise? Wessen Auto ist schon in die Jahre gekommen? Wer spricht besonders auf Schnäppchen an und wer legt hohen Wert auf Qualität? Wirtschaftsunternehmen können mit diesem Wissen gezielt auf ihre Kunden zugehen und sind deshalb auch bereit, für diese Daten viel Geld auszugeben. Auch politische Parteien oder Interessensgruppen ganz allgemein, können über das Internet Kampagnen entwickeln, die genau auf einzelne Nutzer zugeschnitten sind. Politische Parteien. Was wäre zum Beispiel, wenn ein Militärputsch stattfindet in Spanien? von heute auf morgen. Wir wollen das einfach nicht ausschließen. Und die Herrschaften gehen ins Internet. Was würden sie finden über uns an Daten, über unsere politischen Ansichten? Wahrscheinlich gibt es da die herrlichsten Dossiers und Profile, die wüssten genau, wen sie verhaften müssen. Die brauchen keine Straßenspitzel mehr, sondern die brauchen einfach nur in Facebook zu gucken oder in Google oder bei irgendwelchen kalifornischen Firmen, die unsere Profile haben. Dann machen wir es einfach so, wie die tun in Tunesien jetzt. Dann stecken wir einfach Nelken und Rosen in die Gewehrläufe der Soldaten und überzeugen sie, dass sie sich umdrehen sollen und ihre Offiziere damit bedrohen sollen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Schön, wie in Portugal damals. Ja. Die Nelkenrevolution. Ja, ich meine, was du gesagt hast, diese Informationen sammeln, dass jede Menge Informationen da sind über dein Profil, das sich so zusammensetzt, was du, welche Seiten du besuchst und so weiter. Das ist natürlich sehr bedenklich, weil was heißt das jetzt in meinem Fall? Also fast alle Spam-Mails, die ich bekomme, bieten wir mir Viagra an. Und ich frage mich jetzt natürlich, was müssen da für Informationen über mich im Umlauf sein, dass ich ganz gezielt immer diesen Scheiß da bekomme. Altersgruppe, also erstmal Viagra, jeder kriegt das Zeug, aber die Altersgruppe ist auch entscheidend. Ne? Die haben natürlich Unterlagen über dein Alter. Du bist Rentner. Sobald du Rentner bist, sobald du in einer Rentnerkartei geführt bist, kriegst du Viagra hundertfach zugeschickt. Und natürlich nicht nur die Firmen interessiert es, sondern auch die Polizei. Ne? Aber wie man jetzt in England gesehen hat, können sie eben trotz allem immer noch nicht verzichten auf altbewährte andere Spionagemethoden. In Großbritannien sind jetzt innerhalb von 2 Wochen 4 Spitzel aufgeflogen, die in linken Bewegungen reingegangen sind. Der bekannteste Fall ist ein gewisser Jim Boyling von der Londoner, man höre und staune, Antiterrorismus-Einheit. Ob er sich in seine Zielperson verliebt hat, weiß man nicht. Sie jedenfalls hat sich in ihn verliebt. Sie haben sich 1999 kennengelernt in irgendeinem Pub in London. Und bei einem Treffen von dieser Gruppe Reclaim the Streets, ja. Und er war damals 34, sie war 28. Und dann, er hatte ein Auto und Führerschein und wurde dann zum Fahrer dieser Organisation. Also die haben hauptsächlich so Straßenblockaden organisiert, spontane Straßenpartys gemacht und so weiter. Ja, dann sind die beiden zusammengezogen und so ein paar Sachen sind ihr schon aufgefallen, die er komisch gemacht hat. Zum Beispiel, dass er wie seine Wanderstiefel geputzt hat. Aber jedenfalls war er dann plötzlich weg, hat gesagt, er muss in die Türkei und dann nach Südafrika. Und dann hat man nichts mehr von ihm gehört. Und seine Freundin ist dann nach Südafrika auch gefahren, hat ihn dort gesucht, aber nicht gefunden, fährt wieder zurück nach England und hört dann zufällig im Gespräch mit anderen Leuten, dass er irgendwo in der Nähe in der Stadt lebt. Dann zieht sie auch in diese Stadt und dann eines Tages kommt er in den Buchladen rein, wo sie arbeitet. Und dann sagt er ihr, hat er also alles erzählt, er sei Polizeiagent und so weiter, und hat aber gesagt, inzwischen nicht mehr, und sie war so blöd, dass sie das geglaubt hat, sie haben geheiratet, und erst dann viel später merkt sie, dass er halt eben weiter ein Doppelleben geführt hat, ne? Die Ehe wurde geschieden, und das war der Fall von diesem Jim Boyling. Dann gab es Lynn Watson, der in der Anti-Atom-Bewegung drin war, ein gewisser Mark Jacobs, der bei der Anti-Globalisierungsbewegung war und auch übrigens 2007 in Heiligendamm dabei war. ein gewisser Mark Kennedy, der inzwischen in die USA emigriert ist. Also auf diese altbewährten Methoden können sie immer noch nicht verzichten, trotz Internet und ja. Google und Facebook. Und Spitzeldienste, Unterwanderung ist nach wie vor ein beliebtes Instrument der Polizei und der Geheimdienste, klar. Ich wähl die Nummer. Was natürlich ein Lieblingsprojekt in letzter Zeit geworden ist von allen Herrschaften, Herrschenden, ist das Gesichtserkennungsprogramm. Damit würde eine neue Dimension aufgestoßen. Transparenter Kunde, technisch schon ausgereift, aber noch nicht im Einsatz, sind moderne Methoden der Gesichtserkennung. Damit könnte zum Beispiel ein Verkäufer unbemerkt seinen Kunden identifizieren und wichtige Informationen beschaffen. Wie sieht es mit der finanziellen Möglichkeit seines Gegenübers aus? Hat er sich schon bei der Konkurrenz umgeschaut, zum Beispiel? Es geht also darum, dass du deine Kamera auf ein Gesicht in der Menge hältst und nach wenigen Sekunden hat ein spezielles Gesichtserkennungsprogramm dieses Gesicht identifiziert und gibt dir ein Dossier mit allen Daten über diese Person. Name, Adresse, Telefonnummer, Vorlieben, Hobbys, Beruf, alles was man so wissen muss. So ein Gesichtserkennungsprogramm existiert schon. Es war ein ehrgeiziges Programm übrigens der deutschen Polizei in den 80er Jahren. Die hatten solche Spezialkameras und haben versucht, Gesichter in der Menge zu erkennen. Das war wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht ausgereift. Viele Leute sagen, wir haben doch nichts zu verbergen, das ist doch alles Hysterie, wir sind doch ehrliche Bürger. Mir macht es nichts aus, wenn man alle Daten über mich hat. Ich habe ja nichts Schlechtes gemacht, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Dieser Standpunkt verkennt, was auf dem Spiel steht. Das meint der US-Jurist Daniel Solove. Es sei ein fundamentales Missverständnis, dass eine Privatsphäre nur brauche, wer etwas ausgefressen hat. Den Schutz vor dem Sammeln, Ausspähen und Überwachen aller Aktivitäten hält Solove auch gar nicht für entscheidend. Tatsächlich wird ja zumeist nur Banales entdeckt. In seinem Buch The Digital Person erläutert Solove, wo für ihn die echte Bedrohung beginnt. Wenn nämlich das verstreute Sammelgut von unzugänglichen Instanzen verarbeitet wird, die niemandem Rechenschaft geben. Solove zieht zum Vergleich Franz Kafkas Prozess heran. Ein Josef K. wird in diesem Roman eines Morgens verhaftet, ohne zu wissen warum. Eine namenlose Behörde hat offenbar gegen ihn ermittelt, hat Daten ausgewertet und Anklage erhoben. Nie aber erfährt K. auch nur, was gegen ihn vorliegt. Folglich ist ihm auch keinerlei Verteidigung möglich. K. darf übrigens, während der Prozess läuft, sein normales Leben unbehelligt fortsetzen. Am Ende aber wird er von zwei Männern abgeholt und erstochen wie ein Hund. Dem Netzbürger ergeht es, vom Ausgang abgesehen, nicht ganz unähnlich. Winzige Details, die für sich nichts bedeuten mögen, werden verknüpft und verglichen. Schlüsse werden gezogen, Voraussagen hochgerechnet und Entscheidungen gefällt. Falsch oder richtig? Der Bürger, Objekt unbekannter Analyseapparate, hat bei der fremdgesteuerten Biopsie seines Verhaltens nicht das Geringste mitzureden. Dieser Entzug der Verfügungsgewalt über die eigene Person verändert die Machtbalance zwischen Menschen und Unternehmen, zwischen Beherrschten und Herrschenden um noch einen hässlichen Grad mehr. Er könnte ein Gemeinwesen nachhaltiger entkräften, als es die grobschlächtige Gedankenpolizei aus George Orwells 1984 vermocht hatte. Das stundenlange Stöbern in anderer Leute Facebook-Profilen gehört nämlich zu den Tätigkeiten mit dem größten Suchtpotenzial. Das machen immer mehr Leute. Die schnüffeln in den Facebook-Profilen von anderen Leuten rum, lachen sich da einen ab oder sind entsetzt oder sonst was. Und zwischendrin wird mal eben ein neuer Bekannter gegoogelt oder eine der speziellen Personensuchmaschinen wie jasni.de angeworfen, die aus hunderten Quellen zusammentragen, was das Internet über die Zielperson weiß. Auch Street View gibt es nur, weil jeder gern in fremde Straßen guckt. Werner, hast du das auch schon mal gemacht? Hast du deinen eigenen Namen schon mal gegoogelt und geguckt, was über dich alles im Internet liegt? Nee. Solltest du mal machen, das ist interessant. Mach's mal, da wirst du staunen. Du wirst mit den Ohren schlackern, was es über dich alles gibt. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. schon Popmusik. Aber es ist doch eigentlich auch im Prinzip egal, oder? Ob es jetzt Pop ist oder Jazz. Die Songs sind schön. Das nächste Stück ist auch ein Liebeslied. Wenn du dir Sorgen machst, dann frag nicht, wo ich war. Ich weiß, dass du gewartet hast, ich bin jetzt wieder da. Falls du mich noch willst, dann bleib ich hier, wenn du kannst, dann glaubst du mir. Ja, der Impuls ist natürlich auch so ein ganz persönlicher, dass ich denke, ach, so ein, irgendwie will so ein Lied raus. Jetzt ein bisschen allgemeiner gesprochen, ist es so, dass Musik im Laufe meines Lebens mir ganz viel Kraft gegeben hat und ganz viel Mut gemacht hat in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Und dass ich dachte, es wäre großartig, so ein Lied zu schreiben und das beim Konzert zu spielen. Und dann ist irgendjemand im Publikum gesagt, ich rufe da wieder an. Ich finde das finde ich toll, dass jemand dann denkt, es ist, man kriegt so einen kleinen Schubs für irgendwas, was man aber spürt, leidenschaftlich spürt und sich nicht traut oder die Umstände anders sind. Und dann so ein Lied hört und denkt so, ja, nee, ich ruf da nochmal an, da ist noch was, das möchte ich nochmal klären. Ja, bei mir war es eine persönliche Situation, die den Impuls zu diesem Song geliefert hat. Und vielleicht überträgt sich das. Vielleicht kann ein Publikum das nachempfinden. Das könnte ich mir vorstellen. Denn ich will dich so sehr. So ist es nicht. Und bitte vergiss es nicht. Komm her und nimm mich zurück. Komm her und nimm mich zurück. Komm her und nimm mich zurück. Denn ich will nicht so sehr. Und es ist mir egal, was die anderen hier denken. Ich hab keine Wahl und ich werde es mir schenken. Auch wenn ich mich komplett lächerlich mach und nur weil ich einfach nichts anderes schaff. Komm her und nimm mich zurück. Komm her und nimm mich zurück. Komm her und nimm mich zurück. Denn ich will dich, ich will dich, ich will dich. Nimm mich zurück. Hallo, hier ist die Gabi aus Berlin. Ich sitze gerade am Elefanten und grüße die Leute vom Konferanza. Ich hätte Sandra Bullock heiraten sollen, als sie sagte, please marry me. Doch ich hatte damals so viel zu tun und nichts übrig für die Zeremonie. Ich sagte, sorry Sandra, dann wurde sie ein Star. Und als wir uns wieder sahen, wusste sie schon nicht mehr, wer ich war. War klasse damals in Amerika, ich traf jede Menge Leute, das war eine harte Schule, davon zehre ich noch heute. Nee, Film ist nicht mehr, nee, naja, bestell mal noch ein Bier. Nee, Film ist lange her, naja, jetzt bin ich bei Hartz IV. Ich hätte Sandra Bullock heiraten sollen, als sie sagte, please marry me. Doch ich hatte damals so viel zu tun und nichts übrig für die Zeremonie. Ich sagte, sorry Sandra, dann wurde sie ein Star. Und als wir uns wieder sahen, wusste sie schon nicht mehr, wer ich war. Ob wir glücklich geworden wären, Naja, ist schwer zu sagen, ob wir Kinder bekommen hätten. Tja, das sind so Fragen, kann ja jede Menge schief gehen. Gerade in so Ehen habe ich ja dann danach bei meinen beiden gesehen. Ja klar lag auch am Alkohol und an die Zockerei. Aber ich muss ehrlich sagen, war auch Pech dabei. Es war auf jeden Fall eine tolle Zeit, ich bin zufrieden. Klar hab ich mich hier und da auch mal falsch entschieden. Ich hätte Sandra Bullock heiraten sollen, als sie sagte, please marry me. Doch ich hatte damals so viel zu tun und nichts übrig für die Zeremonie. Ich sagte, sorry Sandra, dann wurde sie ein Star. Und als wir uns wieder sahen, wusste sie schon nicht mehr, wer ich war. Für alle Leute, die jetzt erst aus dem Bett gefallen sind, an diesem ein bisschen kühlen, doch trotzdem schönen, strahlenden Samstagvormittag, denen kann ich sagen, ihr könnt die heutige Sendung, die ihr verpasst habt, nächsten Freitag noch einmal hören und bald, bald in den nächsten Tagen im Internet, im Podcast von Niemandsland unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Fast schon zum Abschluss unserer heutigen Sendung ein paar Veranstaltungshinweise. Ja, Pina Bausch ist ja vor einem Jahr, zwei Jahren oder so gestorben, aber ihre Kompanie existiert natürlich noch und ist im Moment in Barcelona seit gestern und sind noch da heute und morgen, und zwar im Mercat de las Flores mit ihrem Stück Kontakthof für Jugendliche. Also das gibt's, wie gesagt, im Mercado de los Flores heute und morgen zwischen 18 und 20 Uhr. Und also Filme, eine ganze Reihe von Filmen über Pina Bausch in dem Saal, La Sala Pina Bausch. Alte, neue Dokumentarfilme, Aufzeichnungen von Stücken, von früheren Stücken. Also wer da Lust hat, den Abend ausklingen zu lassen. Und davor kann man sich aber auch noch ein bisschen bewegen, um diese Kälte, die hier herrscht, zu bekämpfen. Warum? Es gibt eine Demonstration auch heute um 17 Uhr. Am Plaza de Sants als Vorbereitung für den sogenannten Generalstreik am nächsten Donnerstag. Also wer dazu aufgerufen hat, sind leider nicht Kommissiones und UGT, sondern andere Gewerkschaften, zum Beispiel die CGT, die CNT, Solidaridad Obrera, rufen auf zu einer Demonstration gegen die Arbeitsmarktreform, die Rentenreform, Korruption all überall. Und das ist eine der Vorbereitungen für nächsten Donnerstag, wo die große Demonstration sein soll, am 27. Die beginnt um 17.30 Uhr in den Jardins de Gracia. Zwei Frauen füttern einen verwundeten Geier, er erzählt ihnen sein Leben. Ich hatte drei Frauen, sie sind alle abgehauen. Ich habe vier Kinder, keins besucht mich mal. Die Frauen sagen, Geier, liegt das nicht auch an dir? Vielleicht hast du dich immer nur für Ass interessiert. Da wird der Geier nachdenklich, er wiegt seinen kahlen schwarz-rosa Kopf, da ist was Wahres dran. Er fängt zu weinen an. Er sagt, wenn ihr mich gesund pflegt, fang ich ganz von vorne an. Die Frauen sagen nein, ganz von vorne anfangen kann man nur einmal, kann man nur einmal, kann man nur einmal, einmal im Leben. Ich sprach mit zwei Kamelen, sie sagten, ich sei in Gefahr. Sie schickten mich in die Wüste, und weil ich betrunken war, bin ich immer weiter getorkelt, bis ins Neandertal. Da haben sie mich auf Clown geschminkt, es war wohl Karneval. Ich sagte, ich hasse Clowns, da ließen sie mich allein, und ich musste drei Tage lang der Hund von Hitler sein. Es ging alles drunter und drüber, ich frage mich, wo warst du? Und ein bescheiden lächelnder Affe sah mir die ganze Zeit beim Leben zu. Es gab ständig Sprachprobleme, zum Teil auch richtig schwere. Ich suchte eine Galerie und landete auf einer Galeere. Sie sank, ich war bewusstlos, mich rettete ein Aal. Er sagte, hallo Jens, so heiß ich nicht, aber egal. Er spuckte mich auf eine Insel, die war fast unbemannt. Es gab nur einen Bekloppten da, der hat mich Montag genannt. Es ging alles drunter und drüber, ich frage mich, wo warst du? Und ein bescheiden lächelnder Affe sah mir die ganze Zeit beim Leben zu. Die Kanzlerin rief mich zu sich, wir haben uns sofort geküsst. Und nachher meinte sie, dass Arbeit für sie nicht so wichtig ist. Wie man sich in Menschen täuschen kann, hab ich noch gedacht. Da hatte ihr Chauffeur mich schon aufs Arbeitsamt gebracht. Und da saß auch Bill Gates, wir sagten beide kein Wort. Er war genau wie ich zur falschen Zeit am falschen Ort. Es ging alles drunter und drüber, ich frage mich, wo warst du? Und ein bescheiden lächelnder Affe sah mir die ganze Zeit beim Leben zu. Ich musste Fußball spielen, ich war klein und dick. Sie haben mich in die Spitze, wo es richtig weh tut, geschickt. Ich freundete mich mit dem Rasen an und ich bin im Boden versunken. Der Schiedsrichter hat gepfiffen, ich hab nett zurückgewunken. Erdmitte hab ich angepeilt, doch ich kam in Afrika raus. Am Rande der Sahara, zwei Kamele lachten mich aus. Es ging alles drunter und drüber, ich frage mich, wo warst du? Und ein bescheiden lächelnder Affe sah mir die ganze Zeit beim Leben zu. Und ein bescheiden lächelnder Affe sah mir die ganze Zeit beim Leben zu. Fanny van Dannen, fast schon hier zum Abschluss. Das Abschiedslied ist es noch nicht, aber das vorletzte Lied in diesem Niemandsland-Programm. Wir sagen Tschüss, Adeo, Adios und melden uns nächste Woche pünktlich hier zurück. Adeo, tschüss. Tschüss. Alles geht rundherum und drüber, sagt er. Ja. Die Ordnung hat versagt. Das Chaos sei willkommen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche und vergesst nicht, es gibt noch mehr spannende Sendungen hier in Contrabanda FM. Más programas interesantísimos aquí en Contrabanda FM. A partir de las 12 ir tirando. Las 12 ya tenemos, pero nuestro ordenador tiene un desfase de unos 10 minutos, así todos los programas se han desplazado un poquito. De aquí en un par de minutos empieza ir tirando. Deo, adiós, tschüss, bis nächsten Samstag. Bye bye, agur. An allem sind die Männer schuld, Machos meistens weiße. Sie sind voll verantwortlich für die ganze Scheiße. Sie regieren diese Welt und haben zu viel Macht. Sie haben unseren Planeten auf den Hund gebracht. Gibt es größere Schurken? Die Antwort lautet nein. Doch auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Ich traf eine bei Obi, sie fuhr in ihrem Rollstuhl, drängelte sich an der Kasse vor und zahlte dann noch voll cool mit einem 1000-Markschein. Doch sie kaufte nur 10 Schrauben. Sowas würde sich doch ein normaler Deutscher gar nicht erst erlauben. Das schimpfte die Kassiererin und alle stimmten ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Auf dem Parkplatz fuhr sie mich fast um. Anstatt sich zu entschuldigen, brüllte sie nur: Bist du dumm? Ich bremse auch für Männer, das stand auf ihrer Brust. Da hab ich so spontan kein gutes Wort gewusst. Ich hätte fick dich rufen sollen, es fiel mir zu spät ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Natürlich bin ich kein Rassist, vor meinem Kopf ist doch kein Brett. Die meisten lesbischen, schwarzen Behinderten sind alle furchtbar nett. Doch Ausnahmen wie diese schließt die Regel ein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Auch lesbische, schwarze Behinderte können ätzend sein. Finanzkrisen sind keine Naturkatastrophen, sondern von Menschen verschuldet. Verzockt, alles verzockt. Billionen verzockt. Billionen wurden in der globalen Wirtschaftskrise vernichtet. Millionen Menschen verloren ihre Häuser, ihre Jobs und ihre Ersparnisse. Okay, immer noch fragen sich die Menschen überall auf der Welt, was ist da zum Teufel eigentlich passiert? Ich sag's Ihnen, egal wo, London, Hongkong, in den deutschen Landeshauptstädten, an der Wall Street, Hamburg, Stuttgart, überall haben Vorstände und Investmentmanager schlicht das Geld einfach verzockt. Und zur Belohnung haben sie sich selber Boni in Millionenhöhe ausgezahlt. Ja, sie wollen es nicht glauben, aber es ist so. So banal und verstunken und klein ist die Realität. Diese Halbgötter der Hochfinanz sind einfach nur Zocker. Wie konnte es dazu kommen? Wie können Leute so etwas tun, werden sie fragen. Weil sie mit dem Geld anderer Geschäfte betreiben, die vor allem sie selbst reich machen und dabei unkalkulierbare Risiken eingingen. Eben, weil es nicht ihr eigenes Geld war. Verstehen Sie das verdammt nochmal? Sie wollen jetzt die Verantwortlichen verhaften und verurteilen lassen. Sie wollen, dass sie Büßen und Schadensersatz leisten. Auf den Fahndungszetteln der Ermittler stehen hunderte, tausende Namen großer und kleiner Finanzmanager. Und eine zentrale Frage: Wer ist schuld an dem Debakel?